Sehr verehrter Herr Vorsitzender, liebe Gäste und Freunde, es ist mir eine besondere Freude und auch zugleich eine Ehre, nach einigen Jahren wieder einmal vor diesem Kreis sprechen zu dürfen. Einige der Gäste sind mir noch von früher bekannt, andere haben sich für immer verabschiedet. Aber es ist auch ein positives Zeichen für die Arbeit dieser Gesellschaft, neue und junge Gesichter zu sehen. Der Vorsitzende hat in seiner Einladung mit dem, ja, er ist zwar kein Österreicher, aber doch mit einem typisch österreichischen Charme, mich als in der Einladung als den Doyen der GfB-Verleger bezeichnet und zugleich als Huttenpreisträger hervorgehoben. Der Ordnung halber möchte ich erwähnen, dass ich vor etwa einem Jahrzehnt diese großartige Auszeichnung als zu früh abgelehnt habe. Da ich die Statuten dieser Verleihung der Huttenmedaille selber mit ausgearbeitet habe und diese für eine abgeschlossene Lebensleistung ja bestimmt sein soll und ich sowohl damals wie heute der Auffassung bin, dass ich noch nicht am Ende meiner Arbeitstage angekommen bin, da meine ich, dass noch längst nicht alle Tage Abend ist und vielmehr halte ich es da mit dem heiligen Augustinus, nachdem einmal ein Bier benannt wurde, das berühmte Augustiner in München, manche kennen es vielleicht, es soll sehr gut sein, und auch nach dem Augustiner Kloster hier in Erfurt, wo ja auch Martin Luther war, über den wir sicherlich auch im nächsten Jahr irgendwo und irgendwas einiges hören werden, als den großen Reformator und einen geistigen Befreier unseres Volkes. Aber dieser gute Augustinus formulierte einmal, solange, und damit halte ich es auch ein wenig, solange wir leben, kämpfen wir. Und solange wir kämpfen, sind wir nicht unterlegen und der gute Geist wohnt in uns. Und wenn uns der Tod nicht als Sieger antrifft, dann soll er uns wenigstens als Kämpfer finden. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Thema. Seit Ende des Krieges, vor mehr als 70 Jahren, wird den Deutschen die Beschäftigung mit der tausendjährigen Geschichte ihres Landes vergällt, indem sie aus politischen Gründen vor allem auf die Jahre 1933 bis 1945 reduziert wird. Geschichtsschreibung war aber schon immer eine schwierige Materie, die sich dem jeweiligen Zeitgeist anzupassen hatte. Schon Friedrich der Große musste 1775 das Ergebnis beklagen, wenn er notierte, die meisten unserer Geschichtswerke sind zusammengestoppelte Lügen mit einigen Wahrheiten untermischt. Beachtet man über einen längeren Zeitraum die Irrwege, die unsere angepassten Historiker gemacht haben und immer wieder machen, dann wundert nicht, dass die allgemeine Bereitschaft, sich mit diesem Thema zu befassen, gegen Null geht. Selbst die geradezu peinlichen Versuche, mit Adolf Hitler als negativen Superstar der Medienwelt unserer Jahrzehnte zu punkten, sind angesichts ständiger Wiederholungen und schulmeisterlicher Belehrungsmanie auch bei den geduldigsten zum Scheitern verurteilt. Nur noch wenige solide Arbeiten erscheinen in unserer Muttersprache, die geschichtliche Ereignisse, historische Persönlichkeiten oder umstrittene Probleme anders als im vorgegebenen Inhalt und in bunter Feature-Manier darstellen. Eines davon ist es, was Sie gerade erwähnt haben, jüngst das bei uns erschienene Buch von Generalmajor A.D. Schwippe, Deutschland im Visier Stalins. Dies ist, meine Damen und Herren, ein Verzicht auf historische, politische und geistige Eigenständigkeit, der seine logische Entsprechung in einer erschreckenden Verflachung politischer Debatten findet. Der Staatsrechtler Karl Schmidt hat diesen Zustand in Positionen und Begriffe Treffen charakterisiert. Es gibt keine freie Wissenschaft in einem von Fremden beherrschten Volk und keinen wissenschaftlichen Kampf ohne diese politische Freiheit. Statt eines vernünftigen Historismus erleben wir einen penetranten Soziologismus, der zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass es in Deutschland nur noch einen weitgehend von der Bundeswehr geförderten und finanzierten Lehrstuhl für Militärgeschichte gibt. Aber nicht einmal an diesem Lehrstuhl selbst wird das Fach Militärgeschichte noch gelehrt. Stattdessen wird das Gemeinwesen, also mehr Wirtschaftsgemeinschaft der Nation, vornehmlich auf das Materielle und Kommerzielle gerichtet. Das praktizieren alle politischen Lager, gelegentlich sogar in recht entwürdigender Form, verstärkt im letzten Vierteljahrhundert. Unaufhaltsam breitet sich Gleichförmigkeit aus. Im Grunde aber ist das eigentlich überhaupt nicht erstaunlich. Die Flucht der Deutschen aus ihrer Geschichte war ein naheliegender, sehr bequemer Ausweg. Je nach politischer Ausrichtung hatten sich die siegreichen Alliierten die Umerziehung der Deutschland auf die Fahnen geschrieben. Wollten die einen lupenreine Demokraten US-amerikanischen Zuschnitts klonen, sollten die anderen kleine Lenins und Stalins werden. Konsequent forderten sie Gewissenserforschung mit vorgegebenem Ziel und mindestens 1000 Jahre Buße und Sühne, in welcher Form auch immer. Heil dir im Siegerkranz machte dem Vevictis weh dem besiegten Platz, aufrichtiger Gang dem Kotau. In dieser Hinsicht lassen und ließen subordinierte, opportunistische deutsche Schriftsteller und Geschichtsforscher überhaupt nichts aus. Pflichteifrig schrieben sie auf, was unser Volk belasten konnte. Diese aus öffentlichen Mitteln finanzierte und von einschlägigen Medien sowie etablierten Politikern geforderte Political Correctness ist in der Tat ein heimtückisches, aber umso wirksameres Kampfinstrument gegen Meinungs- und Geistesfreiheit. Nehmen Sie etwa die Haupt- und Alleinschuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges und an der Zerstörung des alten Europas mit seinen 5 Großmächten. Ergeben folgten sie den Aussagen des Teufelpaktes von Versailles. Inzwischen ist diese These freilich, vor allem von nicht-deutschen Historikern, Clark, als unrichtig entlarvt worden. Dass aber Ficht etablierte akademische Lehre an deutschen Universitäten überhaupt nicht an. Sie faseln immer weiter von vermeintlicher deutscher Erbsünde, von Schuld, sofern sie sich überhaupt noch mit deutscher Geschichte befassen. Blickt man in die Vorlesungsverzeichnisse, dann spürt man die Angst zahlreicher Gelehrter vor antifaschistischem Denunziantentum und Angriffen, die oft genug mit medialer Unterstützung erfolgen. Daher wählen sie immer häufiger geradezu abstruse Themen, die dann vom Bund und von den Ländern kräftig bezuschusst werden, weil sie an den Kernpunkten unserer Vergangenheit vorbeigehen. Es würde mich also nicht wundern, wenn bald ein Vorlesungszyklus an einer Universität zur Geschichte der Genderrevolution angeboten würde. Das, meine Damen und Herren, wäre allerdings ein weites Feld für wirklich Bescheuerte. Es hat den Anschein, als sollten nun willige Deutsche den Deutschen das Wissen um die Breite der eigenen Geschichte austreiben. Dazu kommt noch die Spezies der selbsternannten Historiker. Im Gegensatz zum Beruf des Arztes, des Rechtsanwaltes oder des Diplomkaufmanns ist der Berufname Historiker ebenso ungeschützt wie der des Publizisten oder gar des Kulturkritikers. Wer in Klotenbüttel in der Festschrift eines Kleintierzuchtvereines einen Beitrag über die weltpolitische Bedeutung des Hasenstummels oder der Persianerkatzenpfoten veröffentlicht hat, der darf sich ungestraft Schriftsteller, Historiker oder Publizist nennen. Das sind alles wohlklingende, aber doch hohle Bezeichnungen, die schon ein wenig an Hochstapelei grenzen. Und wer dann noch auf Linie ist, der hat gute Chancen, hochdotiert in den Medien den größten Unsinn zu verbreiten und die Menschen glaubens. Vom Ethos der Geschichtsschreibung im Sinne eines Ranke, eines Mommsen, des Mommsen des Älteren, also nicht des Jüngeren, der kürzlich verstorben ist, oder Karl Jakob Burckhardt, ist da nichts mehr vorhanden. Die wissen meist gar nicht mehr, wer diese waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich vom Zeitalter der Deutschlandkriege rede, dann meine ich nicht nur das 20. Jahrhundert mit seinen beiden Weltkriegen, sondern ich spanne den Bogen vom letzten Krieg, den Preußen gewonnen hat, den sogenannten Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71, bis in die Gegenwart. Heute wird allerdings Krieg nicht mehr allein mit Waffen, sondern mit völlig anderen Mitteln geführt. Es ist eine Auseinandersetzung, die seit fast 150 Jahren auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Frieden schließen ist schwerer als Krieg führen. Das muss wohl so sein, denn wie wäre sonst die Geschichte so reich an Beispielen, dass ein glücklich, ja genial geführter Krieg durch einen verfehlten Frieden beendet wird. Napoleon, der glänzendste Sieger auf dem Schlachtfeld, er verstand es nicht, Frieden zu schließen. So oft er diesen auch diktieren konnte, so oft wurde der Friedensschluss der Auftakt zu einem neuen Krieg. Das ist auch ein Grund dafür, dass alle seine kriegerischen Erfolge seinen Sturz nicht verhindern konnten, seine Siege ihn geradezu herbeiführen mussten. Dennoch sollte in diesem Zusammenhang einmal daran erinnert werden, dass während der Verhandlungen um den Tilsiter Frieden zwischen Napoleon einerseits, Zar Alexander I. und Preußen andererseits, der Kaiser der Franzosen sowohl den Zaren als auch das preußische Königshaus, nämlich König Friedrich Wilhelm III., den die Berliner später den Dämel von Memel nannten, und Königin Luise zur Tafel lud, sie köstlich bewirtete und sich in den angenehmsten Umgangsformen bewegte. Dennoch war der Friede vom 7. Juli 1807 ein Diktatfriede, der den Staat Preußen zu einer Mittelmacht degradierte, seine Bewohner wirtschaftlich auspresste und ihnen ihre geistige Freiheit zu nehmen versuchte. Dies misslang, als etwa Johann Gottlieb Fichte ab 1810 seine berühmten Reden an die deutsche Nation hielt, hielt er diese unter den Augen der Besatzungsmacht. Französische Kolonnen marschierten an den Fenstern der Königlichen Akademie der Wissenschaften unter den Linden vorbei, ihre Trommeln und Clairons unterbrachen sogar manchmal seinen Vortrag. Preußens Wille zur Freiheit aber wurde der Anfang vom Ende der Herrschaft des Korsen. Eine Friedensordnung wurde dann auf dem Wiener Kongress gesucht und gefunden. Sie hielt mit Ausnahme der Einigungskriege der Italiener und der Deutschen ein Jahrhundert. Die inneren Unruhen in Mitteleuropa, wie etwa die Revolution von 1848 oder jene im russischen Raum, gründen in der mangelnden Freiheit der zur Selbstbestimmung erwachenden Völker. Auch das eine Folge der napoleonischen Herrschaft über Europa. War es in der Antike gang und gäbe, den Unterlegenen mit der Formel wie den Besiegten, wenn nicht auszutöten, dann zumindest in die Sklaverei abzuführen und die Frauen als Beute zu nehmen, so findet sich eigentlich in der Neuzeit diese Überlegung erstmals wieder am Ende des amerikanischen Bürgerkrieges 1865, als in Südstaaten unter General Lee eine bedingungslose Kapitulation von General Grant aufgezwungen wurde. Art der Kriegführung und des Kriegsendes sollten Schule machen. Darauf werde ich im Laufe meiner Betrachtung noch zurückzukommen haben. Otto von Bismarck, der immerhin drei entscheidende Friedensverträge des 19. Jahrhunderts vorbereitet, verhandelt und schließlich abgeschlossen hat, sagte im Zusammenhang mit dem Friedensschluss von Nikolsburg 1866 nach dem preußisch-österreichischen Krieg, man dürfe nie, gerade 150 Jahre her, man dürfe niemals nehmen, was man haben kann, sondern nur das, was man braucht. In diesem Satz liegt ein entscheidender Unterschied zwischen dem denkenden, sensiblen Staatsmann, der zur Erreichung gewisser politischer Ziele die Waffen sprechen ließ, und dem habgierigen Eroberer, der Krieg führt, weil er glaubt, siegen zu können. Genghis Khan und Napoleon nahmen, was sie haben konnten. Friedrich der Große und Bismarck, was sie brauchten. Bismarck brachte vom Kaiserreich Österreich 1866 nichts. Er wollte es politisch aus dem deutschen Raum hinausdringen und ihm im Südosten eine neue Aufgabe zuweisen. Der König und die Militärs aber wollten Franz Josef demütigen und in Wien mit klingendem Spiel einziehen. Es kostete Bismarck Schlaf- und Weinkämpfe, um sich gegen den König und die Militärs durchzusetzen. Nach dem Frankfurter Frieden von 1871, also nach dem Deutsch-Französischen Krieg, erlebte das damalige Europa seine längste Friedensepoche bis 1914. Während der Friedensverhandlungen in Frankfurt, man stritt sich vor allem über das Geld, über Reparationen sowie über Elsass und Lothringen, schlief der ermattete französische Unterhändler Jules Favre während einer Verhandlungspause auf Bismarcks Sofa ein. Als er nach einiger Zeit wieder erwachte, fand er sich in Bismarcks Militärmantel eingehüllt. Der Kanzler war nämlich zwischendurch in sein Zimmer zurückgekommen und hatte den Franzosen schlafend angetroffen. Damit der alte Herr aber nicht unter Kälte leiden sollte, hatte er ihn fürsorglich mit seinem Mantel zugedeckt. Können Sie sich sowas im Jahr 45 in Reims vorstellen? In Frankfurt allerdings setzten sich ganz anders als in Nikolsburg leider die Militärs durch. Nicht nur das Elsass, auch Lothringen wurden Frankreich genommen und wieder dem Reich angegliedert. Das Reich hätte Lothringen nicht gebraucht. Es war eben kein gerechter Friede. An Lothringen entzündete sich denn auch die Revanche-Politik Frankreichs, die Europa vier Jahrzehnte in den Ersten Weltkrieg stürzte. Völker vergessen, mit Ausnahme der Deutschen heute, ihnen zugefügtes Unrecht nicht so schnell. Ich muss jetzt noch mal kurz in das Zeitalter Bismarcks zurückblenden. Während in den Jahren der Reichsgründung 1871 die englische Politik und insbesondere die englische Presse ausgesprochen deutschfreundlich war, änderte sich dies unmittelbar nach dem 18. Januar 1871. Der damalige Oppositionsführer im britischen Unterhaus und spätere Premierminister Benjamin Disraeli sagte am 9. Februar 1871 vor den ehrenwerten Mitgliedern des Hohen Hauses. Ich zitiere, die deutsche Reichsgründung ist ein größeres politisches Ereignis als die französische Revolution. Die Folgen sind vorhersehbar und neue unbekannte Ziele und Gefahren drohen. Die Balance of Power, die berühmte englische Politik, der Ausgleich der Kräfte ist gänzlich zerstört und England ist das Land, das am meisten darunter leiden wird. Als er wenige Jahre später Premierminister war und infolge des russisch-türkischen Krieges in Europa ein militärischer Kriegskonflikt drohte, da schmeichelte er dem deutschen Reichskanzler und forderte ihn auf, einen Friedenskongress in Berlin einzuberufen, der die Streitigkeiten beenden sollte. Bismarck präsidierte dann den Berliner Kongress von 1878. Er beherrschte ja alle Konferenzsprachen fließend, nämlich Englisch, Französisch und Russisch. Aber im Ergebnis erhielten die Russen weniger, als der Zar gewünscht und erwartet hatte. England jedoch wurde die Mittelmeerinsel Zypern zugesprochen. Das Ergebnis ist bekannt. Petersburg entfremdete sich mit Berlin und suchte zuerst mit Paris und dann mit London eine neue Partnerschaft, die anfänglich in der Entente Cordiale mündete und dann in der Triple Entente ihre Vollendung fand. Sie trieb Deutschland in einen Zwei-Fronten-Krieg. Der schon erwähnte britische Premier Disraeli war in der Tat ein weitsichtiger Mann und England war damals alles andere als friedfertig. Er wollte schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts das Deutsche Reich als einen Konkurrenten auf dem Weltmarkt in die Schranken weisen, um es einmal sehr diplomatisch und zurückhaltend zu formulieren. Das Schlagwort Germaniam esse de Ländam machte im britischen Weltreich bald die Runde. Erstmals wurde es verwendet in der Saturday Review vom 1.2.1896. Ich darf zitieren, wäre morgen jeder Deutsche beseitigt, so gäbe es kein englisches Geschäft nach irgendein Unternehmen, das sich zuwüchse. Verschwende jeder Engländer morgen, so hätte Deutschland den Gewinn. Einer von beiden muss das Feld räumen. Macht euch fertig zum Kampf mit Deutschland, denn Germaniam esse die Länder, also Deutschland muss zerstört werden. In diesem Bemühen wurde es zunehmend unterstützt von den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Interessen damals schon der junge Winston Churchill vertrat. In ständiger Geldnot galt er als ein Top-Lobbyist einer antideutschen Politik vor dem Ersten Weltkrieg. Lord Beaverbrook, der britische Medienmogul jener Jahre und spätere Informationsminister, schreibt in seinen Erinnerungen Politicians and the War 1914 to 1916, Band 1, Mr. Churchill war der Führer der Kriegspartei im Kabinett und fügte erklärend hinzu, Churchills Amt in der Admiralität habe ihn dazu gebracht, Deutschland zu betrachten wie ein Geschäftsmann seinen Konkurrenten. Da verwechselte freilich der geadelte Propagandist Ursache und Wirkung. Zuerst nämlich entdeckte Churchill in Deutschland den Feind Nummer 1 und dann, vielleicht auch deshalb, wurde er erster Lord der Admiralität. Der britische Journalist A.G. Gardiner ironisierte bereits 1912 im damaligen Daily News messerscharf einen vorherrschenden Charakterzug des jungen ersten Lords der Admiralität. Ich darf wieder zitieren. Sein furchtbares Bild der deutschen Bedrohung. Er glaubt all das, weil sein Geist, wenn er einmal von einer Idee gepackt ist, sie mit erstaunlicher Schnelligkeit dramatisiert, bis schließlich der Himmel von ihr verdüstert ist. Zitat Ende. Mit dem Ersten Weltkrieg endete das Jahrhundert des Wiener Kongresses, das im Kontinent tatsächlich nach den Verwerfungen des Siebenjährigen Krieges und der Befreiungskriege eine Epoche des Friedens beschert hatte, sowie das Zeitalter Bismarcks. In seiner Autobiografie Gedanken und Erinnerungen blickte der Alte aus dem Sachsenwald mit der Erfahrung eines langen Politikerlebens zurück. Ich zitiere, unser Ansehen und unsere Sicherheit werden sich umso nachhaltiger entwickeln, umso mehr wir uns bei Streitigkeiten, die uns nicht unmittelbar berühren, in der Reserve halten und unempfindlich werden gegen jeden Versuch, unsere Eitelkeit zu reizen und auszubeuten. Unser Interesse ist, den Frieden zu erhalten. Als sich der Erste Weltkrieg dem Ende zuneigte und die kaiserliche Regierung 1917 mit der bolschewistischen Regierungsdelegation über einen Waffenstillstand, dann über einen Frieden im Osten verhandelte, da ging man noch in den Formen des alten Europa miteinander um. Die Vertreter der Mittelmächte baten am ersten Abend die sowjetische Delegation zu einem Diner. Der teilnehmende deutsche Staatssekretär des Äußeren Richard von Kühlmann notierte in seinem Tagebuch. Die Moskowiter hatten, natürlich nur aus Propagandaabsicht, eine Frau zur Friedensdelegierten gemacht, die direkt aus Sibirien kam. Sie hatte einen bei der Linken unpopulären Generalgouverneur erschossen und war nach der milden zaristischen Praxis nicht hingerichtet, sondern zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Diese etwa wie eine ältere Haushälterin aussehende Dame, Madame Bisenka, offenbarte eine ziemlich geistlose Fanatikerin, erzählte dem Prinzen Leopold von Bayern beim Diner, wie sie den Anschlag ausgeführt hatte. Sie zeigte eine Menükarte in der linken Hand haltend, wie sie dem Generalgouverneur, er war ein böser Mann, fügte sie erläuternd hinzu, eine umfangreiche Denkschrift überreicht und ihm gleichzeitig mit einem in der rechten Hand gehaltenen Revolver in den Bauch geschossen hatte. Prinz Leopold in seiner gewohnten freundlichen Höflichkeit hörte mit gespannter Aufmerksamkeit zu, als interessiere ihn der Bericht der Mörderin auf das Lebhafteste. Nach dem Abendessen resümierte der österreichische Delegationsführer Graf Czernin seine Eindrücke. Merkwürdig sind sie, diese Bolschewiken. Sie sprechen von Freiheit und Völkerversöhnung, von Friede und Eintracht und dabei sollen sie die grausamsten Tyrannen sein, welche die Geschichte gekannt hat. Sie rotten das Bürgertum einfach aus und ihre Argumente sind Maschinengewehre und der Galgen. Das heutige Gespräch mit Joffe hat mir bewiesen, dass die Leute nicht ehrlich sind und an Falschheit all das übertreffen, was man der zünftigen Diplomatie vorwirft. Denn eine derartige Unterdrückung des Bürgertums zu betreiben und gleichzeitig von weltbeglückender Freiheit zu sprechen, sind Lügen. Zitat Ende. Die Delegierten aßen dennoch auch künftig gemeinsam zu Tisch und verbrachten die arbeitsfreie Zeit zusammen. Schon das war 1919 in Versailles überhaupt nicht und mehr denkbar. So verkehrten diese Sieger nicht mit Besiegten. Franz Ole Wettler, Ihnen allen bekannt, hat diesen Unterschied zwischen Brest-Litowsk 1917 und Versailles 1919 einmal so präzise herausgearbeitet und verglichen, dass die damaligen Vorgänge hier nur knapp skizziert werden sollen. Am 15. Dezember 1917 vereinbarten die zwei kriegsführenden Parteien in Brest-Litowsk einen Waffenstillstand im Sinne des Wortes. Sie beschlossen, nicht mehr aufeinander zu schießen. Mithin galten alle Bestimmungen für alle Kriegsparteien. Der Text des Vertrages lässt nicht erkennen, des Waffenstillstandvertrages, lässt nicht erkennen, wer Sieger und wer Besiegter war und die Russen brauchten nicht einmal die besetzten osttürkischen Gebiete räumen. Als Zweck wurde festgestellt, einen für beide Kriegsparteien ehrenvollen Frieden herbeizuführen. Noch bemerkenswerter, die beiden Parteien vereinbarten Maßnahmen, um der Zivilisation durch den Krieg geschlagene Wunden so schnell als möglich zu heilen und die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen wiederherzustellen. Zweifelsfrei, auch die Sieger betrachteten die Wiederherstellung sogar kultureller Beziehungen mit den Besiegten als wünschenswert. Bei den anschließenden Friedensverhandlungen, die von sowjetischer Seite von Leo Trotzki geführt wurden, forderte dieser jedoch als allererstes, dass die sowjetische Delegation völlig isoliert von den Mitgliedern der Mittelmächte gehalten werde. Ferner sollte das bislang gemeinsame Mittagessen in eigens für die sowjetische Delegation zur Verfügung gestellten Räumen stattfinden. Und so war es dann auch. Ganz anders in Compiègne. Dieser Waffenstillstand forderte nur 11 Monate nach Brest-Litowsk die sofortige Räumung der von Deutschland besetzten belgischen sowie französischen Gebiete und gleich auch von Elsass-Lothringen, des gesamten Rheinlandes sowie die Auslieferung riesiger Mengen von Waffen und Heeresmaterial sowie die Internierung schließlich im englischen Hafen in Scapa Flow der deutschen Flotte. Compiègne war nur dem Namen nach ein Waffenstillstand. Praktisch war es Unterwerfung, verbunden mit Entwaffnung und Teilbesetzung. Vom Wunsch nach einer Wiederherstellung der kulturellen Beziehungen oder gar von einem ehrenhaften Frieden wie in Brest-Litowsk war nie die Rede. Das alles ließ Böses für die Friedensverhandlungen vorherahnen. Über die Friedensbedingungen in Brest-Litowsk mehr als 2 Monate lang wurde darüber mündlich und schriftlich verhandelt und gestritten. Erst dann verlangte der Viererbund, nämlich Deutschland, Österreich, Bulgarien und das Osmanische Reich, ein Ende binnen 48 Stunden. Daraufhin unterschrieb Trotzki unter Protest, und zwar sofort. Dagegen gab es in Versailles keine einzige Stunde, die korrekterweise als Verhandlung bezeichnet werden könnte. Georges Clemenceau, der die Friedenskonferenz in Versailles am 7. Mai 1919 präsidierte, erklärte eingangs: Die Stunde der Abrechnung ist gekommen, Sie haben den Krieg aufgezwungen, wir werden dafür sorgen, dass kein zweiter mehr entstehen kann. Die deutsche Delegation wurde hinter Stacheldraht gehalten, nur einmal gestatteten ihr die Sieger, sich schriftlich zum Entwurf der Sieger zu äußern. Diese deutsche Stellungnahme blieb fast wirkungslos, zudem wurde sie, wie die berühmte Mantelnote zeigt, mit Argumenten zurückgewiesen, die die Deutschen mitsamt ihrer Geschichte bewusst stigmatisierten und kriminalisierten. So hart auch immer der Vertrag von Brest-Litowsk für das ehemals zaristische Russland gewesen sein mag, so kriminalisierte und diskriminierte er eben nicht. Ebenso wichtig, es gab keine Bestimmung, die den Besiegten bis in fernste Zeit fesselten. Nach Erledigung des Vertrages konnte Russland tun und lassen, was ihm beliebte. Russland blieb souverän. Dies machte nur 4 Jahre später Rapallo möglich, als sich die beiden Verlierer des Ersten Weltkrieges darauf einigten, auf weitere Reparationszahlungen zu verzichten und wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Anders Versailles. Versailles stempelte die Deutschen und ihre Führung zu Verbrechern ab, und nach Versailles war das Deutsche Reich nicht mehr souverän, seine Regierung nicht mehr frei in ihren Entscheidungen, nicht mehr Herr im eigenen Haus. Die Neuerungen, die Versailles einführte, machen ein Detail deutlich, das gerade deshalb mir wichtig erscheint, weil es sachlich nicht von Belang zu sein scheint und mithin das Denken der Sieger aber besonders nachhaltig vor Augen führt. Erstmals galten beim internationalen Vertrag nur die Sprachen einer Vertragspartei, nämlich Englisch und Französisch, die Hauptsprachen der Sieger. Der Sieger anerkannte den Besiegten nicht mehr als gleichrangig und gleichwertig. Dass die Pariser Vorortsverträge, getragen von Siegerwillkür, alles andere eine Friedensordnung schufen, ist Ihnen allen bekannt. Die Wunden, die Clemenceau, Lloyd George und US-Präsident Woodrow Wilson den Deutschen, Österreichern, Bulgaren und der Türkei schlugen, das waren die Mittelmächte, das ist bekannt. Und sie sind bis heute noch nicht, Beispiel Nahe Osten, vernarrt. Hinzu kommt, dass erstmals auch die US-Amerikaner an einem europäischen Friedensprozess teilnahmen und erheblichen Einfluss auf die Gestaltung dieses Diktatfriedens hatten. Wilson erinnerte sich an General Grant aus dem Jahre 1865. Die Forderung Hang the Kaiser soll aus seiner Delegation gestammt haben. Übrigens, es war der junge Franklin Delano Roosevelt als stellvertretender Marineminister, war damals schon Mitglied der Versailler Delegation der Vereinigten Staaten von Amerika. Zurück. Man denkt da schon an das schlichte und durchgreifende amerikanische Völkerrecht, das nach dem einfachen, aber durchaus eindeutigen Prinzip verfuhr und auch heute noch verfährt. Erst hängen, dann fragen. Aber damit begann auch die Barbarisierung des Friedens. Zuvor hatte man 1899 und 1907 durch die Haager Landkriegsordnung das Völkerrecht und vor allem das Kriegsrecht humanisiert. Aber man hätte es bis in die Gegenwart nicht geschafft, ein Friedensrecht zu entwickeln, das einen geplanten Frieden in einen gewissen Rahmen gießt. Dieses Versäumnis wurde bei den Versailler Vorortsverträgen deutlich und hatte ebenso verhängnisvolle Folgen für das weitere Jahrhundert. Bewusst wurden 1918 die Eliten der 3 deutschen Großmächte, Russland, Österreich und Deutschland, gestürzt. Der Weg wurde frei für den Aufstieg des 4. Standes, der noch heute die politischen Entscheidungen in diesem Raum trifft. Das Regiment des Pöbels aber, meine Damen und Herren, ist die Herrschaft des Untergangs. Auch die Problematik des sogenannten Alleinschuldparagraphen, des Paragraph 131 im Versailler Vertrag, erinnert an US-amerikanische Positionen und das Ende des amerikanischen Bürgerkrieges von 1865. Der Präsident der Südstaaten, Davis, wurde von den Häschern Abraham Lincolns wie ein Pferdedieb gefangen genommen, in Ketten abgeführt und sollte nach dem Willen der Washingtoner Regierung gehängt werden. Dass es dazu nicht kam, steht auf einem anderen Blatt. 1978, Sie haben sie nicht verhört, wurde ihm posthum die amerikanische Staatsbürgerschaft verliehen. Da hat er nicht mehr viel davon gehabt. Der Versailler-Vertrag, auch das ist nur eine Fußnote der Geschichte, wurde aber von den beiden Häusern des US-Kongresses niemals ratifiziert. Ob nun rechts oder links, ob Kommunisten oder Nationalsozialisten, die deutschen politischen Parteien der Weimarer Republik wandten sich leidenschaftlich gegen die dem deutschen Volk auferlegten Bestimmungen. Nicht zu Unrecht hat der spätere Bundespräsident Theodor Heuss formuliert, Hitler sei das legitime Kind von Versailles gewesen. Also, ohne Versailles kein Hitler. Die vormaligen Siegermächte, insbesondere England und Frankreich, gestanden ihm und seiner Regierung schrittweise die Überwindung des Versailler Vertrages zu. Ich erinnere, Wiedereinführung der Wehrhoheit, Saarfrage, Österreichanschluss, Rückkehr des Sudetenlandes, Rückkehr des Memelgebietes, deutsch-englisches Flottenabkommen, Ende der Reparationszahlungen und. Erst bei der letzten Hürde, der eigentlich nicht umstrittenen Danzig-Frage, stellte man ihm ein Bein, damit Deutschland stolpere und man die sich wieder erhebende politische und wirtschaftliche Kraft in der Mitte Europas endgültig niederwerfen könne. Im Gegensatz zum Wiener Kongress, im Gegensatz zu Bismarcks Friedensschlüssen, wurde in Versailles weder eine den Frieden sichernde Völkerordnung geboren, noch wurde den Volksgruppen in den neuen Staaten Freiheit gegeben, geschweige denn den Deutschen von Berlin bis Wien erlaubt, sich nach ihren Vorstellungen eine staatliche Ordnung zu geben. In Versailles wurde die Drachensaat zum zweiten karthagischen Krieg des 20. Jahrhunderts gesät. Dieser Krieg, vordergründig eine noch europäische Angelegenheit, brach aus, weil man uns im politischen, wirtschaftlichen und geistigen Wiederaufstieg neidete, weil man den Ideologien der westlichen Demokratien den Lebensentwurf einer autoritären Demokratie entgegensetzte. Es würde zu weit führen, wenn ich an dieser Stelle, und ich bin eh schon in Zeitnot, wenn ich an dieser Stelle auf die Problematik der wahren Kriegsursachen eingehen würde. Daher nur einige Zitate, die aber das Thema dieser Stunde auch deutlich umreißen. 1937 besuchte der US-amerikanische Börsenspekulant Bernard Baruch, Berater des Präsidenten Wilson, bei den Versailler Verhandlungen und ab 1933 erneut Präsidentenberater sowie Vertrauter von Franklin Delano Roosevelt Großbritannien. Mit Winston Churchill pflegte er sowohl beruflich als auch privat engen Kontakt. Er verwaltete sein Vermögen und 1929 hat er ihn in der Weltwirtschaftskrise vor dem Bankrott gerettet. Jetzt aber kam er in politischer Mission. Und bei der Verabschiedung rief ihm Churchill glücklich lächelnd zu, Krieg kommt sehr bald, 1937. Wir werden dabei sein und Sie werden dabei sein, Sie werden den Laden drüben schmeißen. Zitat Ende. Der längst verstorbene amerikanische Kriegsminister Forrestal notierte in sein Tagebuch ein rückblickendes Gespräch mit dem seinerzeitigen amerikanischen Botschafter in London, Joe Kennedy, am 27. Dezember 1945. Joe Kennedy war der Vater von John F. Kennedy und der junge John F. Kennedy war 1945 bei den Verhandlungen in Potsdam in Begleitung von Kriegsminister Forrestal war er dabei und hat darüber auch ein Tagebuch geführt, was uns seine Erinnerungen an das Deutschland des Jahres 45 festgehalten, die hochinteressant sind und die aber weitgehend unbekannt sind. Und der Forrestal notierte, spielt er heute Golf mit Joe Kennedy. Ich befragte ihn über seine Gespräche mit Roosevelt und Chamberlain von 1938 an. Er sagte darüber, Chamberlains Lage im Jahr 38 war die, dass England nichts besaß, um einen Krieg mit Hitler zu wagen. Kennedys Ansicht, Hitler hätte Russland bekämpft, ohne später mit England in Konflikt zu kommen. Wenn nicht Bullitt, damals US-Botschafter in Paris und enger Vertrauter von Roosevelt, immer wieder auf den Präsidenten eingewirkt hätte, dass die Deutschen in der polnischen Angelegenheit gedemütigt werden müssten. Weder die Franzosen noch die Engländer hätten Polen zu einem Kriegsgrund gemacht, wenn nicht das dauernde Drängen aus Washington gewesen wäre. Chamberlain, so sagte er, habe ihm erklärt, dass Amerika und das Weltjudentum England in den Krieg gezwungen hätte. The Forrestal Diaries, New York, 1951, Seite 121. 1945, ein Vierteljahrhundert nach Versailles, standen also die Staatsmänner einer Weltallianz, als das Deutsche Reich erneut unter ihren Schlägen zusammengebrochen war, wieder vor der Entscheidung, wie man mit dem besiegten Mitteleuropa verfahren sollte. Erneut Siegerwillkür oder Friedensordnung? Würde man erneut in einem Rausch des Siegers nehmen, was man haben könne, oder nach einer dauerhaften Friedensordnung suchen? Wenigstens suchen. Würde man aus dem gescheiterten Frieden von Versailles die Lehren ziehen oder im blinden Siegerwahn wieder nach dem römischen Leitsatz wie dem besiegten Verfahren? Erste Hinweise, was mit den zu schlagenden Deutschland und dem Reich geschehen solle, finden sich bereits in der am 14.08.1941 verkündeten Atlantikcharta. Hier verzichtete Präsident Roosevelt keineswegs auf Deklamationen, die der Welt dartun sollten, dass die Vereinigten Staaten den Weg des Krieges nur dann beschreiten oder nur beschreiten würden und daran anschließend eine besser eingerichtete Welt des ewigen Friedens entstehen zu lassen. Salbungsvoll wurde behauptet, man strebe weder territoriale noch sonstige Veränderungen an. Gleichzeitig gaben sie an, dass sie keinerlei Veränderungen wünschten, die nicht im Einklang mit dem in voller Freiheit ausgedrückten Wünschen der betroffenen Völker stehen würden. Sie behaupteten ferner, dass sie das Recht aller Völker, sich jene Regierungsform zu geben, unter der sie zu leben wünschten, immer respektieren würden. Sie gaben vor, die souveränen Rechte und autonomen Regierungen aller Völker, die ihre durch Gewalt beraubt wurden, wiederherzustellen. Das klang wirklich verheißungsvoll. Friede und Freiheit schienen immerhin nach einer Niederlage Deutschlands garantiert. Aber es sollte sich wie 1918 mit den 14 Punkten Wilsons als eine Unwahrheit und als eine Heuchelei erweisen. Churchill unterschrieb das ihm vorgelegene Schriftstück und am 22. Februar 1944 ließ er im Unterhaus die Katze aus dem Sack, als er sagte, die Anwendung der Atlantikcharta als Rechtsgrundlage käme für Deutschland nicht in Frage. Während der Präsident im August 41, damals befanden sich die USA ja noch nicht einmal im Kriege, nur andeutete, welche Weltveränderung er sich von seinem Eingreifen in den europäischen Konflikt erhoffte, gab es in seinem Umfeld bereits fantasievoll tätige Gehirne, die im neutralen Amerika behutsam dramatische Programme für die künftige Kontrolle Deutschlands nicht nur ausbrüteten, sondern auch diese öffentlich verkündeten. Die Nachkriegspläne Huten, Neisser, Kaufmann und Morgenthau lassen sich in den wenigen Sätzen zusammenfassen. Deutschland sollte zerstückelt, fremdbestimmt, fremdbeherrscht und nach Möglichkeit ethnisch verändert werden, sei es durch Sterilisation der Männer oder durch Zufuhr von Personen, die zu anderen ethnischen Einheiten und nicht zum Stammvolk gehörten. Darüber hinaus war auch die Umerziehung vorgesehen. Mit einem deutschen Karthago wollte man sie aus der künftigen Welt ein für alle Mal ausschließen. In einer Arbeit, die der amerikanische Soziologe Jeffrey Olick im Jahr 2005 bei der University of Chicago Press veröffentlicht hat, unter dem Titel In the House of Hangmen, also im Hause des Henkers, Da nennt er Ross und Reiter der Re-Education, nämlich den Psychiater Richard Wagner und den Soziologen Talcott Persons. Die beiden Wissenschaftler nannten als Voraussetzung für einen Erfolg eine starke Motivation und die unerlässliche Fähigkeit der Deutschen für Veränderung, da hat man das schon erkannt, die allein aus einem echten und tiefen Schuldgefühl resultieren könne. Da dieses aber ja nicht vorhanden war, musste es ihnen eingepflanzt werden. Die Absicht solcher Umerzieher ist leicht zu durchschauen. Niemand sollte mehr auf die Idee kommen, alliierte Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise in Flächenbombardements gegen Zivilisten und mit der Vertreibung von Millionen von Menschen aus ihrer Heimat, das als unmoralisch zu empfinden. Daher musste das deutsche Volk und zumal seine Führer als eine in der Weltgeschichte einmalige Verbrecherbande hingestellt werden, unter welchen Möglichkeiten auch immer, man hat alle Register gezogen. Dazu der enorme Aufwand, vornehmlich auf dem Gebiet der Erziehung und öffentlichen Meinungsbildung. Die Einsetzung alliierter Kontrolloffiziere an den deutschen Universitäten, alliierter Skribenten für das Umschreiben deutscher Geschichtsbücher und die Einführung zahlloser akademischer Lehrer für Geschichte, Politologie und Soziologie mit fremden Pässen und politischen Wissenschaften an unseren Universitäten. Stichwort Frankfurter Schule. Eigens dafür gab es 1946 in Berlin eine Abteilung für Informationskontrolle, das für die Vergabe von Lizenzen für Zeitungsherausgeber, Verleger, Filmintendanten und Rundfunkdirektoren zuständig war. Willige für diese Posten wurden in Bad Orb im Screening Center auf ihre charakterliche Eignung getestet. Der Schöpfer dieser Durchleuchtungszentrale war mit David Mordechai Levy einer der führenden Psychiater der USA. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren US-Psychokrieger organisierte er die Umerziehung der Deutschen zu einer Schuld- und Sühneherde. Diese willige Negativauslese hatte die neue deutsche Demokratie zu befördern und zu repressieren. Mir stellt sich die Frage, war das dann die neue Freiheit, von der Sie sprachen? Die FAZ enthüllte am 31. Oktober 2006 auf der Seite Geisteswissenschaften, dass bereits 1940 die Anthropologin Margaret Mead ein Council on Intercultural Relations ins Leben rief, in dem sich deutschsprachige Emigranten und amerikanische Sozialwissenschaftler austauschen. Schon zwei Jahre später wurde ein Memorandum vorgestellt, das sich intensiv mit der deutschen Charakterstruktur befasste und Überlegungen anstellte, wie man diese schon bei Kindern veröffentlichen werden konnte. Zu Huten ganz kurz noch ein Satz, weil das Thema auch zu dem Flüchtlingsbereich gehört. Die Zerstörung des deutschen Nationalismus und seiner aggressiven Ideologie war wesentlich ferner die Reduzierung der Geburtenrate von reinrassigen Deutschen, ferner die Neutralisierung deutscher Aggressivität durch ein Herauszüchten und die Entdeutschung indoktrinierter Einzelpersonen. Potsdamer Konferenz 1945. Als der sowjetische Diktator, der amtierende US-Präsident und der abgewählte britische Premierminister Schloss Sizilienhof in Potsdam verließen, der rote Teppich wieder eingerollt wurde. Übrigens, es gab in Potsdam nicht immer einen deutschen Türsteher, der denen die Türe auf- und zugemacht hat. Nix. Ohne deutsche Beteiligung. Und da hatten die großen drei, wie sie sich hymnisch in den von den Siegern zensierten Blättern feiern ließen, weder eine europäische Friedensordnung im Sinne des Wiener Kongresses oder des Zeitalter Bismarcks entworfen, geschweige denn die Fundamente dafür gelegt. Sie hinterließen auf dem Kontinent einen Trümmerhaufen, der die Entwicklung des nächsten halben Jahrhunderts bestimmen sollte. Stattdessen haben sie ihr Wort gebrochen und die Freiheit der Völker Mittel- und Osteuropas verraten und darunter auch die unseres Volkes. Er Er war einer der größten Unruhestifter des 20. Jahrhunderts. Dem Mann kann man auch nicht vorwerfen, ein ausgesprochener Deutschenfreund gewesen zu sein. Dennoch oder gerade deshalb wurde er in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Ich spreche von Winston Churchill in einer Rede, die er am 14. Mai 1947 in London gehalten hat, sagte er in Bezug auf die angloamerikanischen Ziele eines künftigen Europas. Und da sind wir jetzt schon fast in der Gegenwart. Wir geben uns natürlich nicht der Täuschung hin, dass die Vereinigten Staaten von Europa die letzte und vollständige Lösung aller Probleme der internationalen Beziehungen darstelle. Die Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung ist das Endziel, das wir anzustreben haben. Wenn nicht eine wirksame Weltsuperregierung errichtet und rasch handlungsfähig werden kann, bleiben die Aussichten auf Frieden und menschlichen Fortschritt düster und zweifelhaft. Doch wollen wir uns in Bezug auf das Hauptziel keiner Illusion hingeben. Ohne ein vereinigtes Europa keine sichere Aussicht auf eine Weltregierung. Die Vereinigung Europas ist der unverzichtbare erste Schritt zur Verwirklichung dieses Zieles. Winston Churchill, 1947. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Gedanken unterscheiden sich freilich nur marginal von den Ausführungen des früheren Bundeskanzlers Kohl, der in Churchill sein politisches Vorbild sah und der Deutschland für immer in ein vereinigtes Europa eingebettet wissen wollte. Und seine politische Erbin tritt im Sinne Churchills für das gleiche Endziel ein, wenn sie von den Vereinigten Staaten von Europa träumerisch schwärmt. Sie wollen weder Freiheit, geschweige denn Frieden, sondern sie hängen dem Irrglauben einer unipolaren Weltordnung nach, die ein Unterdrückungsinstrument für alle Völker des Erdballs sein würde. Churchill, und ich komme jetzt ein letztes Mal auf ihn zurück, hat sich in seinem Leben fast immer getäuscht. Auf dem Sterbebett aber soll er gestöhnt haben, was war ich für ein Narr. Dem großen strategischen Denker von Krieg und Frieden, Karl von Clausewitz, wird das Wort zugesprochen, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik nur mit anderen Mitteln. Nach 1945 war die Politik die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Das Ziel blieb und bleibt unverändert. Bis zum Ende des Kalten Krieges durften die Deutschen diesseits der Elbe sich als Schutzwall gegen eine angebliche Bedrohung aus dem Osten fühlen. Nach 1990 propagierte der damalige US-Präsident George Bush der Ältere eine vermeintliche Partnership in Leadership, was nichts anderes als die Fortdauer des Helotentums unseres Volkes bedeuten sollte. Nicht von ungefähr musste sich das Vereinigte Deutschland an provozierten Kriegen der USA beteiligen, nicht von ungefähr proklamierte die derzeitige Bundeskanzlerin eine Willkommenskultur für unzählige Menschen aus nicht-europäischen Kulturräumen, die dafür sorgen werden, die Genozidpläne durch biologische Veränderungen zu verwirklichen. Nicht von ungefähr hat die Bundeskanzlerin erst kürzlich wieder erklärt, die Veröffentlichung der TTIP-Dokumente würde nichts daran ändern, dass Deutschland dieses Abkommen unterzeichnen werde. Sie hat damit ihre Fremdbestimmung eindrucksvoll unterstrichen. Dieser Vertrag bringt für Europa und seine Wirtschaft sowie für alle Europäer und ihre Ernährung gravierende Nachteile. Die Bundeskanzlerin aus der Uckermark zeigt sich nicht nur als Willige, sondern als Freiwillige der Unterwerfung unter das US-amerikanische Diktat. Von Freiheit keine Spur, aber eine gefühlte Freiheit wird unserem Volk mit Brot und Spielen vorgetäuscht, damit diese vielleicht nicht möglicherweise könnten die ja sonst unwillig werden oder gar aufwachen. Es gehört zur Verrohung des Völkerrechts der Gegenwart, dass immer neue Kriege ohne Kriegserklärung eröffnet werden und militärische Auseinandersetzung ohne Friedensabschluss nach Flickschusterart beendet werden. Auch dies gehört zu den Besonderheiten nach 1945. Damit ist der Willkür Tür und Tor geöffnet. Die USA als Weltmacht ohne ernsthafte Gegenspieler scheinen sich bislang alles leisten zu können. In einem weitgehend unbekannten Gespräch zwischen dem greisen Fürst Metternich und dem jungen Otto von Bismarck, das am 6. August 1851 auf Schloss Johannisberg im Rheingau stattfand, wurde zwischen den beiden herausragenden Staatsmännern des 19. Jahrhunderts diese sich abzeichnende Problematik bereits erörtert. Metternich formuliert tief begründete Sätze aus der Erfahrung eines langen politischen Lebens, die heute mehr denn je gültig sind, weil sie uns schlagartig offenbaren, wohin wir geraten sind. Er wendet sich zu Bismarck. Die Menschen glauben, durch die Demokratie und durch die Parlamente werde ihre Bildung erfolgen. Ja, gewiss, um den Volkeswillen sind die Herrscher da. Welchen Sinn hätte denn sonst eine Herrschaft? Aber die Menschen begehen den logischen Fehler, dass sie daraus die Befähigung und das Recht des Volkes herleiten, den Staat schöpferisch zu gestalten. Gewiss, es mag sein, dass alles aus dem Volke entwachsen ist, auch Adel und Kaisertum. Vielleicht ist das Volk die große Mutter, der Urquell aller Lebensformen. Der Urquell aller Lebensformen. Und dann sagte der welterfahrene Staatsmann Sätze, die auch heute nachdenkenswert sind. Würde man aber jetzt Adel und Monarchie beseitigen, so würde das nichts anderes bedeuten, als dass das arme, betörte Volk rettungslos unter die Herrschaft des Geldes geriete, dass alle menschlichen Bindungen wie Familie und Religion zerstört würden und dass dem seelischen Tod der menschlichen Gesellschaft alsbald der physische in Gestalt eines allgemeinen Zusammenbruchs folgen würde. Ende des Zitates. Halten wir, sehr verehrte Damen und Herren, einen Moment noch inne und skizzieren holzschnittartig ein Bild der politischen Gegenwart. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 wurde der US-Politologe Francis Fukuyama mit einem abstrusen Buch weltweit bejubelt, das allein schon der Buchtitel »Das Ende der Geschichte Unsinn« aussagte, das schien keinem aufzugehen. Dabei hätte nicht einmal nach Selbstvernichtung der Menschen in einem atomaren Inferno, an dessen Rand der Planet Erde in den ersten 45 Jahren nach Kriegsende mehrmals stand, die Geschichte aufgehört. Sie wäre lediglich von den vernichteten Individuen nicht mehr erlebbar, ausdeutbar und aufschreibbar gewesen, sondern menschenlos weitergelaufen. Seine dünnbrettgebohrte These lautete, mit den Sowjets sei die letzte totale Ideologie des 20. Jahrhunderts untergegangen und mit ihr seien die Konflikte und Kriege nun endgültig verschwunden. Gesiegt habe der Liberalismus mit Demokratie und Marktwirtschaft, die er selbstredend als ideologiefrei ansah. Das hat man ihm noch abgenommen, doch hat Fukuyama zwar mit seinem Buch viel Geld gemacht, nicht jedoch das Paradies auf Erden mit Frieden und Wohlstand für alle eingeläutet. Krachende Bomben auf Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und, die zerfetzten mehr Menschen als vor dem UdSSR-Zusammenbruch und führten den philosophisch daherkommenden Modeschmarrn von Fukuyama schnell ad absurdum. Hoffentlich hat er durch die harte Realität die Ideologie des neuzeitlichen Liberalismus und der westlich zerfransten und nicht mehr altgriechisch geprägten Demokratie erkannt und endlich begriffen, mit dem Ende der anderen Seite fehlt ein für die Menschheit lebenswichtiges Korrektiv. Die übrig gebliebenen spielen sich weltweit als Herren auf und machen Weltpolitik nach eigenem Geschmack. Ich wiederhole es etwas abgewandelt, der eigene Geschmack lautet, erst schießen, dann fragen. Und Law and Order kommen bei diesem Land allein aus den Gewehrläufen oder aus den Colts. Die Welt ist ein Vierteljahrhundert nach den wirren Prophezeiungen des hochgelobten US-Amerikaners mit japanischen Wurzeln, in einem belizistischen Zustand wie selten zuvor. Brände lodern im Osten Europas, in der Ukraine, die USA gießen laufend Öl ins Feuer, an der Gegenküste des Mittelmeers ist die Welt in Aufruhr und dort droht ein Flächenbrand. Die Vereinigten Staaten im Bunde mit der NATO haben diese ohnehin spannungsgeladene geopolitische Region an den Rand einer unkontrollierbaren Explosion getrieben. Dort herrscht Krieg. Hatte die Bonner Republik sich noch bei der internationalen Krisenhärten zurückgehalten, drängt die Berliner Republik zunehmend an die Fronten. Der Sündenfall begann unter der Regierung Schröder-Fischer und hat mit der Beteiligung des Balkankrieges. Es folgten neben dem unseligen Afghanistan-Abenteuer militärische Expeditionen in die Türkei, ans Horn von Afrika, nach Mali und jetzt voll in den Bürger- und Stellvertreterkrieg in Syrien. Die politische Führung, die Bundeswehr ist bekanntlich eine nur mit Freiwilligen bestückte Parlamentsarmee, beruft sich bei ihren Einsätzen auf Bündnisverpflichtungen innerhalb der NATO und neuerdings der EU. Dabei raufen sich militärische Experten die Haare, da die Truppe weniger als bedingt einsatzbereit ist. Um sich glaubwürdig zu machen und Volksverbundenheit zu suggerieren, da wird zunehmend die politische Allwetterwaffe Umfrage eingesetzt. Also jene Befragung von einigen Leuten, bei der das gewünschte Ergebnis wie von ungefähr auch ermittelt wird. Dass man Meinungsfragen ja nur glauben darf, die man selbst gefälscht hat, hat nicht erst Churchill festgestellt, sondern auch schon andere. Und es gehört längst zum kleinen Einmaleins des politischen Beobachters. So erstaunt es keineswegs die schnell verbreitete Mitteilung, die Deutschen würden laut Befragung mit weit über 50% den Einsatz der Bundeswehr in Syrien befürworten. Wird selig, wer das glaubt. Auf alle Fälle wollen das Kriegsgeschäft betreiben der Pastor AD und Bundespräsident und die Pfarrerstochter und Kanzlerin. Sie rühren die Kriegstrommeln und machen sich als Propagandisten für Militäreinsätze einen traurigen Namen. Sind die beiden Politgrößen tatsächlich der Überzeugung, dass die Deutschen nach den beiden verlorenen großen Kriegen des letzten Jahrhunderts noch immer von kriegerischen Abenteuern träumen, statt an Friedensordnungen mitzuwirken? In den 50er Jahren und in den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erlebte die Bundesrepublik starke Friedensinitiativen, die sich jedoch nicht in politische Erfolge münzen ließen. Die damaligen Bewegungen richteten sich gegen die Aufstellung der Bundeswehr sowie gegen die Nachrüstung. Jetzt aber geht es um Einsätze deutscher Soldaten in fremden Ländern, die mit dem Grundgesetz nicht und mit außerordentlichen Gesetzen nur schwer vereinbar sind. Ebenso wie die Idee der Freiheit im philosophischen, aber zumeist nicht im politischen Sinn, Freiheit für wen, Freiheit wovon, Menschen und Mehrheiten motivieren kann, vermag das auch die Idee des Friedens. Bislang ist der Friedensgedanke jedoch nicht Bestandteil der gegenwärtigen Politik. Es ist auch nicht zu erwarten, dass eine der etablierten Parteien dieser Republik sich das Thema Frieden auf ihre Fahnen schreibt. Eine politische Gruppierung, die eine tatsächliche Alternative zu dem verkrusteten Parteien- und Politiksystem dieses Landes sein will, muss dem kriegerischen Wünschen und Wollen der Regierenden das Handwerk legen und dem Mut zum Frieden entgegensetzen. Eine Politik des Friedens fordert Selbstbesinnung und Selbstbestimmung sowie endlich ein Abwenden von der unsäglichen politischen Praxis als Waffenträger und Wasserträger fremder Interessen zu dienen. Nur so kann Unabhängigkeit im politischen Denken und Handeln errungen werden. Das Ziel ist innenpolitisch der soziale und kulturelle Friede, außenpolitisch die Anerkennung der Völkervielfalt, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Völker und die Respektierung des Rechtes auf Selbstbestimmung der Staaten. Nur darauf kann eine dauerhafte Friedensordnung gebaut werden, nach der sich seit Beginn der Schöpfung die Menschheit sehnt. Das wäre eine Chance für eine Friedensmacht Deutschland, wie es Alfred Mechters einmal auf den Punkt gebracht wird. Wird unser Buch der Geschichte endgültig zugeschlagen, wird das Wort Hebbels Wirklichkeit, der einmal sagte, alle Nationen hassen den Deutschen. Wenn es aber ihnen je gelingen sollte, ihn von der Erde zu verdrängen, wird ein Zeitpunkt kommen, wo sie ihn am liebsten mit den Nägeln aus der Erde kratzen möchten. Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine Anmerkung zu einem Thema, mit dem wir beinahe täglich konfrontiert sind. Früher gab es Leute, ich überspitze etwas, die hinter jedem Baum, hinter jedem Strauch einen Mitarbeiter vermeintlicher Hintergrundmächte sahen. Später wurden vermeintliche Spitzel und behauptete Agenten für alles Negative in der Welt verantwortlich gemacht. Heute gilt vor allem bei Verschwörungstheoretikern die amerikanische Ostküste als die Schlangengrube für jedes Unheil, das über die Welt hereinbrechen könnte. Die sind angeblich schuldig für jeden Sack Reis, der in China umfällt, und bei den Sängern der Globalisierung wiederum ist es Wladimir Putin, der für jede Scheußlichkeit auf der Welt herhalten muss. Und nach den Auffassungen vieler Oberverdachtsschöpfer und Katastrophentanten steht das Unheil oder das endzeitliche Chaos unmittelbar bevor. Das allerdings höre ich etwa seit 4 Jahrzehnten. Und man gewinnt schon den Eindruck, dass diese armen, von Sorge und Angst hin und her gerissenen Personen auf jede neue Horrorgeschichte hereinfallen. Andererseits, es gibt nicht wenige, die mit diesen Thesen im Warteraum des Weltuntergangs glänzend verdienen, wie einst die katholische Kirche, die mit dem bezahlten Ablass der Sünden ihrer Gläubigen nicht nur den Petersdom bauen konnte, sondern auch eine der reichsten Organisationen der Welt wurde. Diese Gutgläubigen, meine Damen und Herren, legen die Hände in den Schoß, sie schwadronieren und warten auf bessere Zeiten. Ich versichere Ihnen, wer nichts tut und wer nicht anpackt, der wartet sein Leben lang vergebens auf eine Zeitenwende, auf eine Weltenwende. Diese Leute schaden, meine Damen und Herren, und ich bin auch gleich am Ende, diese Leute schaden durch ihre destruktive, lähmende Haltung unserer guten Sache mehr, als sie nutzen. Sie handeln in heller Begeisterung nach dem Cicero-Prinzip, nichts tun erquickt. Richten wir gegen Ende dieser Ausführungen den Blick skizzenhaft nach vorne. Es waren die Deutschlandkriege der letzten 150 Jahre, die einen weltweiten Umsturz nahezu aller Ordnung bezeichneten, wie sie bis dahin von den europäischen Völkern entwickelt und gesichert worden sind. Nichts von außen her, nicht von Gegenkräften anderer Herkunft wurde das Abendland in die heutige Krise verstrickt, sondern durch ihre eigenen sinnlosen Zwist, durch mörderische Bruderkämpfe, die sich aus der immer noch virulenten Zwangsvorstellung entwickelt haben, es sei nötig und wünschenswert, die Deutschen ihres Lebensraumes und ihrer Lebenskraft zu berauben. Das Zukunftsproblem der Gesamtmenschheit ist nicht so sehr ein Quantitäts- als vielmehr ein Qualitätsproblem. Ich weiß, da bin ich auf einem ganz schmalen Pfad. In diesem Zusammenhang rufen die Fortschrittsgläubigen nach den Menschenrechten von 1789 und pochen auf die Gleichheit. Da sehe ich freilich ein Problem. Vor dem Gesetz sollten alle gleich behandelt werden und vor dem Weltenrichter, auf den vielleicht mehr Verlass ist, als auf die Richter im Diesseits, so es ihn gibt. Der Mensch aber, das Individuum, da ist jeder ein verschieden geschliffener Diamant. Wer die Naturgesetze erkennt und anerkennt, das sind die Gesetze der Biologie, der Chemie und der Physik, wird dem Irrglauben der 1789er und ihrer verblendeten Epigonen nicht erliegen. Ich möchte festhalten, jeder Mensch ist singulär mit unterschiedlichen Anlagen, Gewohnheiten, mit angeborenen oder erlernten Vorstellungen und Verhaltensweisen. Der Erdkreis, auf dem wir leben, ist kein Einheitsbrei mit aufrechtgehenden Zweibeinern, sondern eine Welt von bald 7 Milliarden Unikaten. Diese sind nicht gleich, aber sie sind gleichartig. Es kommt in der Tat auf die Begabungen, auf den Leistungswillen und die Ordnungskraft, kurz auf das Überleben jener Völker an, die auf die nächsten Generationen unzweifelhaft zukommenden Riesenaufgaben werden meistern müssen. Der Denkansatz einer gerechten Friedensordnung, die Metternich vor über 200 Jahren in Wien durchgesetzt hat, ist nach der furiosen Verwirrung zweier Kriegs- und Nachkriegsepochen ein gewiss revolutionärer und dennoch unvermeidlicher Schritt zu dem, was jeder Nachdenkliche als ein künftiges Europa verwirklicht wissen will, weil es im Überlebensinteressen von uns allen geschaffen werden muss. Die europäische Völkerwelt, nach den Zusammenstößen des letzten Jahrhunderts bedroht von allen Geistern, die sie einst gerufen hat, sie wird nur dann bestehen, wenn sie zusammenfindet. Und sie kann nur bestehen, wenn sie einen neuen Anfang meistert, zu dem vor allem anderen der nationale Imperativ in seiner ethnischen Vielfalt steht. Wir wissen heute noch nicht, meine Damen und Herren, allen Widersprüchen scheinbar fortschrittlicher Kräfte zum Trotz gilt noch immer der Satz, den uns die Geschichte lehrt: Weltgeschichte ist stets Völkergeschichte. Wer seine Macht gegen die eigene Nation, gegen das eigene Volk missbraucht, ist vielleicht noch nicht morgen, aber sicher übermorgen am Ende. Er ist zum Sturz verurteilt. Gottes Mühlen mahlen bekanntlich langsam, aber sie mahlen gründlich. Erinnern wir uns am Abschluss dieses Vortrages an ein Wort Bismarcks: Nur wer außenpolitisch souverän ist, kann auch innenpolitisch souverän handeln. Mit anderen Worten, eine selbstbestimmte Regierung hat nicht US-amerikanische Interessen, nicht die Interessen 28 europäischer Staaten, sondern ausschließlich unsere guten deutschen Interessen zu vertreten. Mit der hoffnungsvollen Vision des vor 80 Jahren verstorbenen Oswald Spengler möchte ich schließen. Nicht das parlamentarische Gerede und die Parteipolitik sind den Aufgaben gewachsen, wie sie hier vorliegen, sondern nur Persönlichkeiten, die sich und ihre Ziele durchzusetzen wissen. Ich bedanke mich. Applaus